Deutschland muss untergehen von Theodor N. Kaufmann. Erstens, was will dieses Buch? Dieser Krieg ist keinesfalls ein Krieg gegen Adolf Hitler. Ebenso wenig ist es ein Krieg gegen die Nazis. Es ist ein Krieg gegen Volk. Ein Krieg zivilisierter Völker gegen unzivilisierte Barbaren, die sich im Finstern am wohlsten fühlen. Dieser Krieg ist ein Krieg von Menschen jeder Nation, die voller Hoffnung vorwärts stürmen, zu einem besseren und frischen Leben gegen die Menschen eines Volkes, das mit Begeisterung in die Zeiten des finsteren Altertums zurückmarschiert. Es ist ein Kampf zwischen dem deutschen Volk und der Menschlichkeit. Für diesen Krieg des deutschen Volkes ist Hitler nicht mehr zu tadeln als der frühere deutsche Kaiser für die vorigen oder als Bismarck vor dem Kaiser. Diese Männer waren weder die Urheber noch die Führer des Krieges Deutschlands gegen die Welt. Sie waren nur die Spiegelbilder der durch die Jahrhunderte eingebrannten Gier des deutschen Volkes nach Eroberung und Massenmord. Dieser Krieg wird vom ganzen deutschen Volk geführt. Dieses ist daher verantwortlich zu machen. Deshalb muss auch das gesamte Volk für den Krieg büßen. Andernfalls wird es immer wieder Kriege des Deutschen gegen die Welt geben. Mit diesem Demokleschwert über ihren Häuptern wird die zivilisierte Welt, ganz gleich wie haben ihre Gedanken, wie groß auch ihre Anstrengungen sein mögen, nie erreichen, feste und solide Grundsteine eines ewigen Friedens zu legen. Das wäre doch ihre erste Aufgabe, wenn diese Völker ernstlich ein Gebäude der besseren Welt errichten wollen. Dabei geht es nicht alleine darum, dass nur die Deutschen endgültig an immer neuen Kriegen gehindert werden, vielmehr darf es in Zukunft einfach nicht mehr die Möglichkeit geben, überhaupt Kriege zu führen. Also ein endgültiges Halt der deutschen Kriegslust. Nicht nur eine zeitweise Unterbrechung, das muss die Zielsetzung des gegenwärtigen Kampfes sein. Das bedeutet nicht einen Waffensieg über Deutschland zu erringen oder einen Frieden mit politischen oder territorialen Zugeständnissen zu schließen, in der stillen Hoffnung, nicht nur einem besiegten und damit auch reumütigen Gegner gegenüberzustehen. Dergleichen Abmachungen bedeuten keine endgültige Garantie gegen erneute deutsche Angriffe. Dieses Mal hat Deutschland der Welt einen totalen Krieg aufgezwungen. Es muss daher so fertig gemacht werden, dass ihm auch eine totale Strafe auferlegt wird. Es gibt nur eine einzige derartige Strafe. Das deutsche Volk muss für immer vollständig vernichtet werden. Und das nicht nur theoretisch, sondern wirklich und wahrhaftig. Tag für Tag wird uns erneut vor Augen geführt, von weniger Glücklichen durch Bomben, wie die Deutschen die Notwendigkeit der Gewaltanwendung vermittels Krieg aus wirtschaftlichem Zwang und eben solche Zweckdienlichkeit behaupten. Das Verlangen ist bei den einzelnen Führern nur eine Begleiterscheinung der Kriegslüsternheit, die dem ganzen deutschen Volke zutiefst innewohnt. Die deutschen Führer stehen nicht isoliert vom Volke da, denn ohne dessen Billigung hätten sie das ganze Geschehen nicht in Gang setzen bzw. existieren können. Die persönlichen Inspirationen, Motivationen und Zustimmungen kommen geradewegs aus der Tiefe der deutschen Seele. Man hat viel zu oft behauptet, dass der heutige Drang nach Weltherrschaft sich auf das Begehren der Gosse stützt und nur auf das ganze Volk übertragen werde, so als ob dieses Treiben in erster Linie von den unteren Klassen, vom Bodensatz des deutschen Volkes ausginge. Eine solche Behauptung kann anhand der Tatsachen nicht aufrechterhalten werden. Denn die gleiche Gier und die gleiche viehische Brutalität, wie sie die Deutschen heute unter der Regierung der sogenannten minderwertigen Nazis zur Schau stellen, zeigten sie schon 1914, das heißt zu einer Zeit, als die oberen 10.000 und deren nobelste Musterexemplare, die Junker, das Land regierten. Diese, eine sehr beachtliche Zahl von Deutschlands Intelligenz, die ebenso eine gehobene Gesellschaftsschicht vertritt, saßen schon damals als Abgeordnete im Deutschen Reichstag. Nein, die Lösung der deutschen Frage darf nicht erst von der nächsten Generation übernommen werden. Die Welt darf nie wieder durch die Deutschen auf die Folter gespannt und drangsaliert werden. Das ist unser Problem und wir haben es zu beseitigen. Die Welt hat aus den viel zu vielen und nicht zu beschreibenden Schrecknissen die Lehre gezogen, dass diese Nation, unbeschadet dessen, wer oder welche Gesellschaftsschicht in Deutschland am Ruder ist, Krieg führen wird, weil der Anlass dazu, der zum Handeln zwingt, ein untrennbarer Bestandteil des Massencharakters dieser Nation ist. Nun ja, früher hätte diese Seele geändert werden können. Aber diese Zeit fiel in das Stadium der zivilisierten Entwicklung vor 1000 Jahren. Jetzt ist es zu spät. Wir wissen das. Unsere Männer von 1917 wussten es nicht. Sie hatten nichts Vergleichbares, auf das sie ihre Erfahrung hätten stützen können. Aber diese Entschuldigung haben wir heute nicht mehr. Die vergeblichen Opfer und sinnlosen Bestrebungen der damaligen Zeit müssen unser heutiges Handeln und unsere eigenen Entscheidungen bestimmen. Wir zahlen heute für den Erfahrungsmangel der letzten Generation, weil wir uns nicht mit der deutschen Volksseele beschäftigt haben. Wann und wenn für uns die Zeit gekommen ist, ähnliche Entscheidungen zu fällen und dementsprechend zu handeln, dürfen wir die alten Fehler nicht wiederholen. Der Einsatz ist zu hoch, nicht nur für uns, sondern auch für alle kommenden Geschlechter. Wir müssen erkennen, dass in Deutschland überhaupt kein Führer regieren kann, der diesen oben beschriebenen Geist und die Kriegsbegeisterung nicht verkörpert, von der die meisten dieses Volkes nun einmal besessen sind. Und dieses Wort Mehrheit ist hier mit Vorbehalt gewählt. Wenn ich ansonsten von der Masse spreche, aus der sich nun einmal jedes Volk zusammensetzt, dann muss man wahrheitsgemäß zugeben, dass ein Bruchteil dieser Masse natürlich anders geartet ist. Folglich darf man nicht die unfaire Behauptung aufstellen, dass jeder Einzelne in Deutschland an die entsetzlichen Vergehen gegen die übrige Welt schuldig sei. Infolgedessen sollten wir der deutschen Nation zubilligen, dass etwa 20% der Bevölkerung in dem Sinne vollkommen unschuldig ist, dass sie also keineswegs zu den Kriegstreibern gehören. Damit schränken wir unsere Behauptung dahingehend ein, dass etwa 15 Millionen Deutsche vollkommen unschuldig sind. Aber sollen Polen, Tschechen, Slowaken, Österreicher, Norweger, Holländer, Belgier, Franzosen, Griechen, Engländer, Iren, Schotten, Kanadier, Australier und Amerikaner, denn auch wir werden den deutschen Stiefel zu spüren bekommen, sollen diese rund 300 Millionen Menschen der zivilisiertesten und intelligentesten Nationen der Welt ständig leiden und in folgenden Generationen erneute Gefahr eines widernatürlichen Todes ausgesetzt sein, nur damit ein kleiner Teil des deutschen Volkes weiterhin existieren kann? Sind diese 15 Millionen Deutschen so wertvoll, so unentbehrlich für die Menschheit, dass 300 Millionen unschuldiger Männer, Frauen und Kinder immer wieder einen Krieg gegen die Deutschen austragen müssen, wenn und wann es diesen gerade passt? Soll ewiger Kampf gegen das deutsche Volk die Zukunftsaussicht für die zivilisierten Völker sein? Warum Kinder gebären, während Deutschland Kriege gebiert? Sind die Holländer nicht ein nüchtern denkendes, sparsames Volk? Sind die Franzosen nicht kultiviert? Sind die Tschechen nicht fleißig? Sind die Polen nicht tief verbunden mit ihrem Land, Familie und Gott? Sind die Skandinavier nicht anständige Menschen? Sind die Griechen nicht tapfer und furchtlos? Sind die Engländer, Schotten, Iren und Amerikaner nicht freiheitsliebende und fortschrittliche Menschen? Rein mathematisch gefragt, sind 300 Millionen nicht mehr wert als 15 Millionen Deutsche? Wenn Demokratie, wie sie die Amerikaner nennen, das Gesetz der größeren Zahl im nationalen Sinn bedeutet, dann muss solches auch auf internationaler Ebene gelten. Das Beste für die größte Zahl der Menschen ist hier die Daumenregel. Sich für eine Weltdemokratie einsetzen würde bedeuten, die Rechte der Mehrheit der demokratischen Völker sicher zu machen gegen Angriffe, die irgendeine autokratische Minderheit gegen sie richten möchte. Wenn dem aber nicht so ist, wozu dann diese riesigen Armeen zur Demokratieverteidigung? Wozu dann amerikanische Soldaten ausbilden, um einen eventuellen Feind der Demokratie zu ermorden, während der Wille, der diesen Feind hervorbrachte, nach jedem Blutbad wächst? In 1917 wurden die Amerikaner, sowie andere Nationen gezwungen, Millionen zu ermorden. Wozu? Angenommen, wir werden wieder gezwungen zu töten. Denn Kriege werden nur durch Töten gewonnen, nicht durch natürliches Sterben. Nochmal, wozu? Wird der Verkauf und der Verrat an unseren Soldaten zur nationalen Gewohnheit? Denn es ist doch offensichtlich, nochmal gegen Deutschland für die Demokratie zu kämpfen, ohne es total zu vernichten, ist, obwohl es den Krieg verliert, ein deutscher Sieg. Zu kämpfen, zu siegen und den Germanismus für immer zu beenden, indem man nur die Verbreiter dieser Doktrin ausrottet, heiße, innerhalb einer Generation den Anfang eines neuen deutschen Krieges willkommen zu heißen. Seien wir also auf der Hut, denn es ist keineswegs unlogisch damit zu rechnen, dass eines schönen Tages der Soldat gegen seinen Willen ständig unter Waffen und Befehl, vom Unterbewusstsein getrieben, in seinem abgezweckten Rock der Pflicht an uns herantritt, um ebenso wie der Arbeiter, Kapitalist oder Bürger seine Rechte zu verlangen. Dabei scheint es durchaus nicht unvernünftig, wenn er dabei von dem Standpunkt ausgeht, dass ein Soldat ebenso viele Rechte wie Pflichten hat. Ein Mann, gegen seinen Willen zum Töten verpflichtet, hat ganz gewiss auch seine Rechte. Vielleicht nicht auf Lohn und Arbeitszeit, auch nicht Anspruch auf Gewinn und nicht das Recht auf hemmungsloses Reden gegen seine Vorgesetzten, welches militärisch gesehen zur Katastrophe führen würde. Nein, diese Rechte hat der Soldat nicht, sondern nur ein paar ganz einfache Rechte. Drei Punkte, die augenscheinlich als unbestreitbare Verlangen gelten sollten. Erstens, dass er die richtigen Waffen in ausreichender Menge erhält, damit ein Höchstmaß an Geschwindigkeit bei seinem Killing erreicht wird. Zweitens, dass er nicht durch Angehörige der 5. Kolonne verraten wird, die während eines Krieges insgesamt interniert oder erschossen werden müssen. Drittens, von unbedingter Wichtigkeit, dass er von seiner Regierung die feste Zusage erhält, die ihm ein für alle Mal garantiert, dass er mit seiner grässlichen, grausamen Beschäftigung, dem Umbringen deutscher Menschen, nie wieder etwas zu tun haben wird und dass sein Sohn den Frieden kennenlernt, ohne vorher töten zu müssen. Wenn ihm eine solche Garantie nicht zugestanden wird, vor dem Krieg, oder wenn diese Zusage nach dem Krieg nicht eingehalten wird, wie das letzte Mal, obwohl unsere Generäle und unter ihnen unser eigener General Pershing wusste, dass Deutschland unwiderruflich vernichtet werden sollte, wird dann der Soldat sein Recht nicht mit seinen eigenen Händen fordern? Wie dem Arbeiter das Recht auf Streik zusteht, wenn seine Rechte verletzt werden? Wie dem Kapital auch das Recht zusteht, sich zurückhaltend zu verhalten, wenn es sieht, dass es keinen Profit bringt? Wie dem Bürger das Recht zusteht, sich tyrannisiert zu fühlen, wenn seine Freiheiten bedroht sind? Welchen Schritt wird dann der Soldat nicht wagen, wenn er feststellt, dass er wieder um das geprellt wurde, wofür er getötet hatte? Wenn der Tag der Abrechnung mit Deutschland kommt, und er kommt bestimmt, darf es nur eine einzige und ganz klare Antwort geben. Kein Staatsmann, kein Politiker oder Führer verantwortlich für den Aufbau der Nachkriegszeit darf das Recht haben zu sagen, Deutschland sei von seinen politischen Managern verführt worden und habe das Recht zur Wiederauferstehung. Es darf ihm nicht erlaubt werden, die ausgebombten und verschütteten Millionen von Frauen und Kindern zu vergessen, die diese Hölle auf Erden miterleben mussten. Oder die kugelzerfetzten, panzerzermalmten Leichen der Soldaten. Oder die vielen Länder, deren Energien verflossen und deren Ressourcen verloren gingen. Und über sie hinweg zur Tagesordnung schreiten. Vor allem dürfen wir unseren Politikern nicht gestatten, die selbstlosen Opfer zu ignorieren, gebracht vom sogenannten kleinen Mann auf der Straße, in die Überzeugung, dass dieses Biest, das Deutschland heißt, auf dieser Erde keinen Platz mehr beanspruchen wird. Es ist eine definitive Obligation, die die Welt gegenüber denjenigen schuldig ist, die gestern gegen die Deutschen gekämpft haben und heute wieder, wie es auch die zwangsläufige Pflicht und Schuldigkeit gegenüber den noch Ungeborenen der jetzigen Generation ist, Vorkehrungen zu treffen, dass die grässlichen Giftzähne der deutschen Schlange nie wieder beißen können. Und das fatale Gift der Zähne nicht aus dem Inneren des Körpers kommt, sondern aus der kriegerischen Seele des Deutschen, kann es nichts Sicheres für die Menschheit geben, als diese Kriegerseele für immer auszulöschen und die verseuchte Leiche, die diese Seele beherbergte, aus der Welt zu schaffen. Es gibt keine andere Alternative. Deutschland muss verrecken. Dieser Krieg mit seinen verheerenden Auswirkungen, seinen unbeschreiblichen deutschen Zerstörungen, seinen unaussprechlichen Gräueltaten, dieser Krieg kommt aus dem kriegerischen Geist jener Barbaren, von denen Machiavelli vor über 400 Jahren schrieb. Deutsche Städte sind schlicht und einfach, jedoch mit militärischen Vorräten gut versorgt, und ihre Festungswerke sind in gutem Zustand. An Feiertagen, in Ermangelungen anderer Tätigkeiten, schult sich der Deutsche im Waffenhandwerk. Die Geschichte wiederholt sich. Wir können einen Tiger aus seiner gewohnten Umgebung holen, mitten aus seinem Dschungellager heraus. Mit Geduld können wir ihn so zähmen, dass er unter Umständen sogar unsere Liebkosungen erwidert, aus der Hand frisst und auf unser Kommando hört. Je mehr er sich an diese ihm fremde Umgebung gewöhnt hat, umso mehr sind wir später enttäuscht, da wir uns eingebildet hatten, dass er seine Dschungeltage vergessen habe. Das ist eine fatale Täuschung. Unerbittlich kommt einmal die Zeit, da sein Inneres ihn dazu treibt, wieder von seinen Zähnen und Panken Gebrauch zu machen. Diese unvermeidliche Regung des ewigen Instinkts verwandelt den Tiger wieder zum Dschungeltier und wird wieder der alte Killer. Genauso verhält es sich mit dem deutschen Volk. Vielleicht regiert es eine Zeit lang auf zivilisierte Einflüsse. Ja, selbst das Benehmen und äußere Gehabe zivilisierter Völker annimmt, doch bleibt in ihm immer die Kriegslust, so wie es den Tiger letztendlich wieder dazu treibt, zu morden. Wie groß auch immer der gute Wille zur Vertragstreue, Vernunft oder Zivilisation sein oder gewesen sein mag oder nicht. In Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, dieser Wille wird nie ausreichen, diesen Trieb zu verändern. Denn wenn fast 2000 Jahre keinerlei Einfluss auf dieses kriegerische Gemüt ausgeübt denn wenn fast 2000 Jahre keinerlei Einfluss auf dieses kriegerische Gemüt ausgeübt haben, kann man da allen Ernstes erwarten, dass sich ein solches Wunder plötzlich von einem Tag zum anderen vollzieht. Dieser Vergleich des deutschen Volkes mit der wilden Bestie ist keineswegs pöbelhaft. Ich empfinde für diese Menschen keinen größeren Hass, als ich einem Rudel wilder Tiere oder einem Knäuel giftiger Reptilien entgegenbringe. Man kann keine Wesen hassen, deren Seele keine geistige Wärme ausstrahlt. Man empfindet höchstens Mitleid. Wenn das deutsche Volk in Dunkelheit leben will, dann ist das ganz und gar seine eigene Angelegenheit. Aber wenn es immer wieder den Versuch unternimmt, die Seelen anderer Völker mit seinem stinkenden Dunst zu vernebeln, mit dem es sich selbst umgibt, dann wird es Zeit, dieses Volk aus der Umgebung der zivilisierten Menschheit zu entfernen, in der es kein Recht für seine Existenz geben darf. Wir haben es gar nicht nötig, die Deutschen zu verdammen. Sie verdammen sich selber. Denn es genügt, die gesprochenen und geschriebenen Worte zu hören und zu lesen, die nur die Deutschen verwenden. Wir beobachten ihre Taten, wie sie nur von Deutschen begangen werden können. Man verfolge die Leiden und Verschleppungen, wie sie nur von Deutschen begangen werden können. Man beobachte, wie sie ihre größten wahnsinnigen und verteufelten Neigungen zu verwirklichen suchen. Es sind die Deutschen selber, die eine Verachtung von ihren Mitmenschen verlangen. Fast könnte man sagen, befehlen. Sie haben das Verlangen verloren, Menschen zu sein. Sie sind nichts anderes als Bestien. Sie müssen als solche behandelt werden. Es ist ein rein objektiver Standpunkt, gewissenhaft überdacht und tatsachenbelegt. Das ist der Standpunkt in diesem Buch. Natürlich gibt es in der Welt Menschen, einschließlich unseres Landes, die anderer Ansicht sind und die deutsche Gefahr anders beurteilen würden. Gewöhnlich nehmen diese Menschen einen ihrer Meinung nach vernünftigen Standpunkt ein, gegenüber diesen Problemen und dem Fortschritt der Menschheit. Diese Leute möchten es dem Schicksal überlassen, die Zukunft zu gestalten. Sie würden allen Ernstes den Deutschen gestatten, die Welt zu erobern und zu versklaven. Dabei vertreten sie Ansichten, deren Lautstärke vom Ausmaß der eigenen persönlichen Motive oder des persönlichen Vorteils abhängt, dass eine deutsche Weltherrschaft nicht ewig dauern könne, dass Deutschland irgendwann in seiner nebulösen Zukunft seinen eisernen Griff von der Welt endgültig lassen müsste und die versklavte Welt sich dann selbst befreien könnte. Und wenn eine Zusammenarbeit oder Kapitulationsforderung nicht annehmbar sein sollte, sie dann einen Kompromiss mit den Deutschen vorschlagen, den sogenannten ausgehandelten Frieden. Das sind seelenlose Forderungen. Sie können nur solchen menschlichen Hirn entspringen, deren Herzen und Seelen noch gefangen sind in ihrer maritimen Herkunft. Menschliche Gattungen rückgratlose Quallen, die noch in den Wassern vergangener Zeiten herumplätschern. Es sind die ewig Gestrigen, die immer dort leben werden. Menschen, unfähig ihre intellektuelle und geistige Primitivität zu meistern. Menschen, die versuchen, andere mit sich herabzuziehen in ihre trüben Tiefen und in die höllische Finsternis, die ihre eigene jämmerliche Existenz umgibt. Das sind Menschen, obwohl sie Zeugen der gegenwärtigen Versklavung hochzivilisierter und humaner Völker geworden sind, wie zum Beispiel die Österreicher, Tschechen, Polen, Franzosen, Holländer, Norweger und Belgier, die also tatsächlich die Augen vor alledem verschließen und nicht glauben heucheln, was dennoch eine starke und furchtbare Wahrheit ist. Es sind Menschen, die sich fatal für klug halten und dadurch narkotisiert werden, die das Schicksal als einen Verbündeten betrachten, in Wirklichkeit aber seine armseligen Knechte geworden sind. Glücklicherweise sind diese Menschen noch nicht in der Mehrheit, es sei denn, die Deutschen können genug von ihnen einspannen, einstellen oder bestechen, die deutsche Niederweltdoktrin auf dieser Erde zu verbreiten. Aber selbst als Minderheit bilden sie eine reale Gefahr, die beschwichtige und daher müssten sie rücksichtslos bekämpft werden. Denn bei Unternehmen, die sich unter dem Deckmantel eines unbestreitbaren Patriotismus durchführen, ist es offensichtlich, dass sie nicht so handeln würden, wenn sie nicht in einem Winkel ihrer Seele ein Stück deutscher Eigenart befände. Jene anderen Beschwichtige aber, deren Redlichkeit zweifelhaft ist, deren Vaterlandsliebe man bezweifeln muss, solche, die die Grundsätze des Germanismus zu verteidigen versuchen, sind ausgesprochene Verräter an ihrem Vaterland. Ich hege keinesfalls den Wunsch, dass man dieses Buch als ein Hilfsmittel betrachtet, um das eine oder andere Volk zum Kriege zu ermuntern. Als ein menschliches Wesen beklage ich jeden Krieg. Als zivilisierter Angehöriger einer zivilisierten Nation hasse ich ihn. Ich hasse den Krieg nicht allein wegen seiner Leiden, seines Grauens, wegen seiner Tragik und seiner sinnlosen Verwüstungen, was alles in seinen Spuren läuft. Ich hasse ihn, weil ich in ihm eine noch nicht durchtrennte Nabelschnur sehe, die den moralischen und geistigen Menschenembryo mit der Gebärmutter des Tierinstinkts verbindet. Und ich weiß genau, dass wird die Nabelschnur nicht durchschnitten, die gesellschaftliche Entwicklung und der menschliche Fortschritt dann auf unbeständigem und unsicheren Grund gebaut ist. Auch weiß ich, solange es Krieg gibt, wird es nicht zu dem Weltfrieden kommen, aus dem heraus eines Tages der Weltbund der Völker geboren wird. Ein solcher Bund aber ist das Ziel, das höchste und eine unabdingbare Notwendigkeit der menschlichen Rasse. Friede, auf dieser Welt gibt es wohl kaum einen Mann, eine Frau, ein Kind, das nicht diesen Ruf gehört hätte. Denn über alle Jahrhunderte hinweg war dieses Wort Gegenstand von Diskussionen und Debatten und ein großes Problem der Menschheit. In Land- und Reichstagen haben große Redner des Friedens dieses Wort laut gepriesen. Die großen Propheten der Religion auf dieser Welt haben sein Evangelium gepredigt und sie haben seinen Segen für die Menschheit herausgestellt. Auf der ganzen Welt entdecken wir, dass das Wort vom Frieden die Allgemeinheit restlos beherrscht. Die Sehnsucht nach Frieden verbindet in gemeinsamen Gedanken und Gebeten alle Völker und Nationen der Menschheit, gleich welche Hautfarbe und Rasse. Warum haben wir es im Verlauf der Jahrtausende nicht erreicht, diese Sehnen zu verwirklichen und diesen Frieden zu finden? Wie kommt es nur, dass nach so unendlich langer Zeit noch kein einziger praktischer und dauerhafter Schritt in diese Richtung zur Verwirklichung unternommen wurde? Gewiss, kein Mann oder Gruppe wird morgen geboren, die es übertreffen kann, was bereits große Menge Männer vor ihnen über den Frieden geschrieben, gesprochen und gepredigt hatten. So lange Zeit zurück. Was müssen wir also tun? Die Hände heben und aufgeben? Ist die Frage damit abgetan, dass wir einfach erklären, dass es den Frieden nicht gibt, weil es ihn eben nicht geben kann? Handelt es sich um eine unerreichbare Abstraktion? Ich glaube nicht, dass es so etwas gibt. Ich glaube fest daran, dass solch ein Frieden als Dauerzustand Wirklichkeit werden kann. Aber selbst wenn man, wie ich, fest daran glaubt, so weiß ich doch, dass er nicht eines schönen Tages aufkreuzt und an meine Türe klopft, um sich plötzlich zu melden. Nein, es wird nicht von selbst kommen. Ich glaube, dass man Frieden schaffen kann und das nicht nur eine Vorstellung ist. Aber niemals, solange es Kriege gibt. Denn warum gibt es noch immer Krieg? Ganz einfach, weil es noch nicht unmöglich gemacht worden ist, ihn zu führen. Es gibt nur einen Weg, den Krieg aus der Welt zu schaffen. Man muss dem Gegner dermaßen harte Strafen androhen, in solch grausamen Dimensionen, damit das Angreifervolk sich derart vor den Konsequenzen fürchtet, dass es nicht den Mut aufbringt, einen Krieg zu beginnen. Man darf den Krieg nicht mit immer stärker zerstörenden Waffen austragen, sondern man muss Strafen androhen, die um viele schrecklicher und brutaler sind als der Krieg selbst. Nur so kann man ihn vorbeugen. Dieses Buch glaubt, eine solche Möglichkeit gefunden zu haben. Wenn dem deutschen Volk in diesem Buch vorgeschlagene Strafen auferlegt wird, wenn dem deutschen Volk die in diesem Buch vorgeschlagene Strafe auferlegt wird, würde nicht nur eine schlimme Geißel von der Welt verschwinden, nein, vielmehr würde der Menschheit ein großer Segen beschert. Anmerkung: Die meisten Autoren, die sich mit dem Germanismus befassten, behandeln dieses Thema als ein Produkt der Neuzeit, geboren nach dem Ersten Weltkrieg und als sei es seitdem nur von Hitler und den Nazis weiterentwickelt worden. Wenn der Leser den folgenden Kapiteln über den Germanismus folgt, so wird er selbst feststellen, dass sich diese Verfasser in der Hinsicht geirrt haben. Die hier angeführten deutschen Zitate, alle vor dem Ersten Weltkrieg niedergelegt, sie scheinen mir ausreichend.